wurde Jesus Christus wirklich leiblich gesalbt und geweiht? Die Salbung Jesu Christi war keine leibliche wie die der alten Könige, Priester und Propheten, sondern vollkommen geistig und göttlich, weil die Fülle der Gottheit in ihm wesentlich enthalten ist. Nach einem Ausdruck des heiligen Paulus, den wir in der Erzieherlitanei haben, dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt, der leiblich wohnt. Da steht beim heiligen Paulus noch dabei. Diese Salbung ist eben die Vereinigung einer menschlichen Natur, ihre Aufnahme in die göttliche Natur, weil die menschliche Natur wunderbarerweise hier nicht aufgelöst wird oder völlig verschwindet in ihren Eigenschaften, sondern wunderbarerweise bestehen bleibt. Christus hat wirklich, wie es die Kirche dann im 6., 7. Jahrhundert klar definiert, gegen den Monophysismus, Monotheletismus. Christus hat wirklich einen menschlichen Verstand, auch einen menschlichen Willen und nicht nur den einen göttlichen Willen, wie es damals behauptet worden ist.